alles Bescheid, ja, ja. Meine Jungs, alles G's, ja. Hören kein R&B. Kein Fake Shit. Francesco Totti, ja, ja, ich bleib hier am Kotti, ja, eiskalt, dicker Hockey, ja, ja, ja, du singst bei den Bullen so wie Pavarotti, ja, hoffe langsam klingelt's, 100 Tracks, doch du hast keine Singles, ja, hast die Grills gekauft, ja, Edelstahl, bitte hör doch auf, ja. Meine Jungs, alles G's, ja, hören kein R&B. Kein Ahnung.